الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن الله سبحانه وتعالى بمن سبحانه هاتسين على سوكيت الله من هند بلتن und Allahs Preisen heißen den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben beim letzten Mal jetzt besprochen, wie man die Unreinheiten an Najasat beseitigt, egal wo sie sich befinden. Und wir haben gesagt, dass die ganzen Unreinheiten in drei Teile geteilt sind. Najasa Mughalladha, also die starke Unreinheit, haben wir gesagt, ist die Speichel vom Hund. Und dann haben wir gesagt, gibt es Najasa al-Mukhaffafa, das ist die schwache Unreinheit, die man durch draufsprühen und Wasser beseitigen kann. Und wir haben gesagt, alles andere gehört zur normalen Unreinheit, die einfach beseitigt werden muss. Und nachdem wir gesagt haben, dass man die Unreinheiten beseitigen muss, weil sie auch eine Voraussetzung sind für die Gültigkeit des Gebetes, wollen wir jetzt einmal darüber reden, was Unreinheiten sind, aber nur grob, weil wir haben schon geredet darüber, was Unreinheiten sind am Anfang des Kapitels al-Tahara, über die Reinheit. Deswegen sagen wir nur allgemein gesehen, erstens bestimmte Regeln. Alles ist ursprünglich gesehen rein. Alles ist ursprünglich gesehen rein, außer was der Gesetzgeber für unrein erklärt hat. Alles ist rein, außer dem, was der Gesetzgeber für unrein erklärt hat. Und zweiter Grundsatz, alles, was uns verboten ist zu essen, ist auch unrein für uns, wenn es gestorben ist. Ist auch unrein für uns, wenn es gestorben ist. Also alles, was man sowieso nicht essen darf, das ist unrein, wenn es gestorben ist. Wie zum Beispiel Adler, Falke, Geier, Wolf, Fuchs, Tiger, Panther, Schakal, Hausesel. Warum Hausesel, nicht Wildesel? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert ist über ihn im Hadith, und zwar inna Allah wa rasulahu yanhaakum an luhum al-humur al-ahliya. Und zwar wahrlich Allah und sein Gesandter verbieten euch das Fleisch der Hausesel. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Denn es ist ein Frevel, ein Werk des Satans. Und der Hadith Sahih bei Al-Jam'i und Ibn Majah und Al-Nasai. Und somit wissen wir, und daraus ziehen wir einen Grundsatz. Er sagte, er verbietet euch, oder sie verbieten euch das Fleisch der Hausesel, denn sie sind ein Gräuel, ein Werk des Satans. Rijis ist auch ein anderes Wort für Arabischen, für Najis, also für unrein. Und somit wissen wir, gehen wir davon aus, dass alles, was uns verboten ist zu essen, an sich auch unrein ist. Verboten ist zu essen an sich unrein ist. Und der Wildesel dagegen ist uns erlaubt zu essen. Wildesel dagegen sind uns erlaubt zu essen. Dann ein Maulesel. Ein Maulesel ist uns verboten, wenn ein Maulesel ist ja ein Tier, was halb von einem Pferd gezeugt worden ist und halb von einem Esel. Und wenn der Esel ein Hausesel war, also Himar Ahli, dann ist es uns verboten. Und wenn er Maulesel, der eine Elternpaar, ein Wildesel gewesen ist, dann ist es eben halal für uns zu essen. Und manche Gelehrte sagen, alles, was kleiner ist als eine Katze, ist rein. Alles, was kleiner ist als eine Katze, ist rein. Und die Katze ist deswegen rein, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith sagte über die Katze, al-Hirrah, innaha laysat binajis, innaha min at-tawafina alaykum at-tawafat. Also, er sagte, sie ist nicht unrein, sondern sie gehört zu denjenigen Tieren, die bei euch rein und rausgehen. Und der Hadith ist bei Tirmidhi und bei anderen. Und aber dieser Grundsatz ist nicht ganz astrein. Dieser Grundsatz ist nicht ganz astrein, denn wir haben überliefert bekommen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, wenn eine gestorbene Maus in ein Behälter gefallen ist aus meinetwegen Fett oder ähnliches, dann sagte er, wir sollen diese tote Maus nehmen, wegschmeißen und auch was darum lag, außenrum war, was die Maus also berührt hat. Ja? Und die Maus ist kleiner als eine Katze und dieser Hadith weist darauf hin, der ist bei Al-Bukhari, Al-Quha wa ma hawlaha, watrihuh, Watruhu und wakulu saminakum. Und dann sollen wir das Fett dann trotzdem noch essen, wo diese Maus reingefallen ist. Und das weist darauf hin, dass die Maus auch unrein ist, wenn sie gestorben ist. Und deswegen ist dieser Grundsatz nicht astrein. Und der Grundsatz, auf den wir uns verlassen, ist, alles, was uns verboten ist zu essen, das ist uns auch verboten und unrein. Alles ist verboten zu essen, das ist das auch, was unrein ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Über die anderen Sachen haben wir auch schon geredet. Manche Sachen sind unter Übereinkunft unrein. Und manche Sachen gibt es Meinungsverschiedenheiten. Wie zum Beispiel der tote Mensch. Der tote Mensch. Ist der tote Mensch rein oder unrein? Da gibt es, zwei Meinungen. Aber der gläubige Mensch, der ist rein. Der gläubige Mensch ist rein. Innal mu'mina la yanjus. Der Gläubige wird niemals unrein. Und über den Ungläubigen sind sich die Gelehrten uneinig. Manche sagen, er ist rein, weil er auch ein Mensch ist. Und manche sagen, er ist unrein, weil der Hadith hat eigentlich den Gläubigen ausgenommen. Innal mu'mina la yanjus. Und nicht den Ungläubigen. Wie verhält es sich mit Essig? Mit Essig. Wir wissen, dass Essig aus Wein hergestellt wird oder werden kann. Und das ist eine problematische Sache, weil du darfst eigentlich gar keinen Wein herstellen. Das ist absolut verboten. Und wie steht es um Wein? Wein ist ja nach Meinung der Mehrheit der Gelehrten unrein. Alkohol ist nach Mehrheit der Gelehrten unrein. Unter anderem die vier Rechtsschulen. Und wenn wir diese Ansicht nehmen, die auch die sicherere Ansicht ist, dass es unrein ist, dann stellt sich die Frage, wenn man aus einer unreinen Sache, Alkohol also, Essig macht, ist dann der Essig rein oder unrein? Und ist das überhaupt erlaubt? Erstens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es verboten. Er hat verboten, dass man aus Wein, Essig macht. Er hat verboten, dass man aus Wein Essig macht. Und die Gelehrten, manche von ihnen sagen, wenn ein Muslim aus Essig Wein macht, was er nicht machen darf, weil es verboten ist, sagen sie, dass die Unreinheit weg ist. Das heißt, dass das Essig rein ist. Weil der Grund, warum es unrein war, weil es berauschend wirkte. Weil es berauschend wirkte. Und diese Eigenschaft ist nicht mehr gegeben. Und dann sagen sie, der Essig ist etwas anderes und es ist rein geworden. Und andere sagen, dass das Essig auch unrein bleibt, weil es verboten war, in Essig umzuwandeln. Und es kann nicht sein, dass durch eine verbotene Sache das Urteil über die Reinheit sich ändert. Es kann nicht sein, dass man durch eine verbotene Sache die Reinheit sich ändert. Denn was ist Reinheit in Wirklichkeit? Das ist einfach eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht etwas rein oder spricht etwas unrein, also erklärt es man nicht für rein oder unrein, wie er möchte. Und wie kann es sein, dass durch eine verbotene Tat einem plötzlich erlaubt wird, diese Sache zu verwenden? Wie dem auch sei, die Ansicht, die Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah bevorzugt, ist, dass wenn das durchgeführt wird von Leuten, die es nicht für verboten halten, dann ist es erlaubt, uns zu benutzen. Das heißt, wenn Juden, Christen oder irgendwelche Menschen außer Muslimen das durchführen, dann ist es für uns erlaubt, es zu benutzen. Allerdings, wenn Muslime es machen, dann ist es für uns verboten, das zu verwenden, weil der Prophet es verboten hat. Und und der Sheikh Al-Qaita, er sagt allgemein, wenn ein Mensch es durchführt, ist es verboten. Wenn ein Mensch es durchführt, bleibt es unrein und darf man es nicht verwenden. Und wenn es von alleine, in Essig, es zu Essig geworden ist, was auch passieren kann, ohne dass man es beabsichtigt hat, dann ist es rein, sagt er, hafizahullah. Okay. Dann sind wir eigentlich mit diesem Thema, soweit ich sehe, fertig. Und aber zwei vielleicht noch zu dem Alkohol ein bisschen. Die Ansicht der vier Gelehrten ist, dass Ethanol, also das ist, was man unter. Ihr wisst ja, dass Alkohol ist ja chemisch gesehen ein Oberbegriff für verschiedene Sachen. Für ein Alkanol wird chemisch verwendet für alle Alkanole. Ja. Und im Sprachgebrauch, wir meinen allerdings mit Alkohol den Ethanol. Wir meinen mit Alkohol den Ethanol. Und das ist dieser Stoff, der berauschend wirkt und der uns verboten worden ist. Und es gibt Beweise dafür, dass es unrein ist, und einige Beweise oder Hinweise darauf, dass es unrein ist. Zu den Beweisen, dass es unrein ist, gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala es als Rijis bezeichnet hat. Er sagte, es ist ein Gräuel. Und Gräuel, Rijis auf Arabisch bedeutet Najis, bedeutet unrein. Und das ist ein Aspekt. Ein Argument dagegen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht einfach gesagt hat, فَإِنَّهُ رِجِس, sondern er sagte, فَإِنَّهُ رِجِس مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Er sagt, es ist ein Gräuel, ein Werk des Satans. Und sie haben dann gesagt, es ist also ein Gräuel im übertragenen Sinne, ein Gräuel als Werk, nicht ein Gräuel an sich, nicht eine Najasa an sich, sondern eine Najasa der Handlung, eine Unreinheit der Handlung und nicht eine Unreinheit in der Sache selbst. Und aber wie gesagt, das ist ein Für und Wider, denn es schließt nicht aus, dass es unrein ist, auch wenn es ein Werk des Satans ist. Es schließt nicht aus, dass es unrein ist, auch wenn es ein Werk des Satans ist. Und dann gibt es noch die andere Ansicht. Also wir wissen, nachdem Al-Khamr verboten worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, haben die Muslime, das war in Medina, haben die Medina, in die Muslime dann den Alkohol ausgeschüttet auf den Wegen, um es loszuwerden. Und manche Gelehrten haben gesagt, wenn es Najis wäre, dann dürfte man doch nicht es auf den Wegen auskippen, sodass die Stadt sogar danach riecht, mehrere Tage lang. Und wenn man dann darauf läuft, wie heißt es, dann würde man ja Unreinheit auf seiner Kleidung tragen oder auf seinen Schuhen tragen. Und wie könnte so etwas erlaubt sein? Wie dem auch sei, das ist auch ein Argument. Auf jeden Fall, die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten ist, unter anderem vierer Schulen, dass das eben unrein ist, und aufgrund des Verses unter anderem, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Allerdings in solchen Angelegenheiten, wo es sowieso Meinungsverschiedenheiten gibt, sollte man sich sowieso immer in dem Bereich bewegen, der sicher ist. Sollte man sich in dem Bereich bewegen, der sicher ist. Dann, über das Blut gibt es auch mehr als eine Ansicht. Aber unter Übereinkunft der Gelehrten, wenn Blut von einem Menschen, ist jetzt gemeint, wenn Blut von einem Menschen und zwar weniger ist oder bis zu einem Groschen groß, dann ist es eine Sache, die keinen Einfluss hat. Also wenn ich wenig Blut habe in meiner Kleidung, bis zu einem Groschen groß, da ergibt es einen schwachen Hadith, aber es ist trotzdem unter Übereinkunft der Gelehrten. Wer so wenig Blut an sich hat, dann wie gesagt, man hat das überhaupt keinen Einfluss. Weil normalerweise, wenn Unreinheit an deiner Kleidung ist, dürftest du damit nicht beten. Aber wenn Unreinheit nur wenig ist, weniger als bis zu einem Groschen, dann macht das bei den Gelehrten nichts aus. Und weil es eine wenige Sache ist. Die Frage ist jetzt, gilt wenig Unreinheit nur in Bezug auf Blut? Oder gilt wenig Unreinheit auch in Bezug auf andere Sachen? Wie heißt es? Da gibt es zwei Ansichten. Und die eine Ansicht ist, dass eben auch das für alle anderen Unreinheiten gilt. Weil warum sollte man einen Unterschied machen zwischen einer Unreinheit und den anderen Unreinheiten? Wenn es schon darum geht, dass es wenig ist, dann macht es doch keinen Unterschied, ob es wenig von dem oder wenig von dem anderen ist. Und das ist die Ansicht auch von Abu Hanifa und Ibn Taymiyyah und Uthaymeen, Allahs Barmherzigkeit, auf ihnen allen. Allerdings, das Blut von Tieren, das wir, bei denen wir Zakat gemacht haben, Zakat ist eben das richtige Schlachten, bei dem wir das Tier geschlachtet haben, das Blut davon ist halal, rein. Das Blut von dem Tier ist danach rein, zweifellos. Und das Tier und das Blut zum Beispiel von Fischen zum Beispiel ist auch rein, weil der Fisch an sich ist rein. Selbst wenn er verendet ist, also von alleine gestorben ist, ist der Fisch rein. Und es gibt noch einen weiteren Grundsatz in Bezug auf Blut oder Tiere. Es gibt einen Grund, das heißt, jedes Tier, dessen wortwörtlich auf Arabisch heißt Nafs, dessen Nafs nicht fließt, also wenn man es töten würde oder es umbringen würde, das ist rein. Also jedes Tier, das wenn man irgendwie meinetwegen durchschneidet oder was ähnliches, und dann fließt das Blut nicht raus wie beim Menschen oder bei einer Katze oder sowas, weil es eben ganz wenig Blut ist, also wie bei einer Mücke oder Fliege und sowas, das sind rein. Die sind auch rein. Und das ist auch ein weiterer Grundsatz, auf den man aufbaut und der auch wichtig ist. Ja. Und das weiterhin das Blut vom Shahid, vom Märtyrer, das Blut des Märtyrers ist rein, solange es am Märtyrer klebt. Wenn man es trennt, ist es auch unreines Blut, wie alles andere auch. Und mit Märtyrer ist hier gemeint, wallahu a'lam, nur der Märtyrer, der auf dem Schlachtfeld stirbt. Shahid al-Ma'raka. Wir wissen, es gibt mehr als eine Art von Märtyrer im Jenseits. Oder wird am Tag aufstehen, als Märtyrer gelten. Allerdings hier gemeint ist, wie auch im Kapitel über das Totengebet, nur der Märtyrer, der im Schlachtfeld gestorben ist oder kurz danach aufgrund Verletzungen, die er in der Schlacht erlitten hat. Ja. Das Blut des Menschen ist nach Mehrheit der Gelehrten unrein. Das Blut des Menschen ist nach Mehrheit der Gelehrten unrein. Und die Ansicht, dass das Blut rein ist, ist stark. Die Ansicht, dass das Blut des Menschen rein ist, egal ob es viel oder wenig ist, ist stark. Denn es gibt keinen starken Beleg oder keinen klaren Beleg dafür, dass es unrein ist. Und zu den Beweisen gehört, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht den Menschen angeordnet hat, wenn sie Nasenbluten haben, das Blut wegzuwischen. Aber er hat es sehr wohl angeordnet, bei Hayd, bei der Menstruation und beim Menstruationsblut, auf das wir inshallah im nächsten Kapitel kommen werden. Und inshallah habt ihr heute viel Geduld mit mir, denn wir haben einiges vor, alhamdulillah. Und wie gesagt, das Menstruationsblut ist ja unrein und da hat der Prophet den Frauen angeordnet, dass sie es rauswaschen sollen. Okay, warum hat er das nicht bei anderen Sachen, bei Nasenbluten gesagt und ähnliches? Das weist darauf hin, dass eben, also es reicht auch nicht zu sagen, man könnte jetzt argumentieren und sagen, ist doch klar, dass wenn ich Nasenbluten, dass ich wegwische. Ja, es reicht nicht zu sagen, weil warum hat er das beim Menstruationsblut gesagt? Kann man auch sagen, dass es klar ist. Aber es weist darauf hin, dass es einen Unterschied gibt. Und ebenso kennen wir die Geschichte davon, oder wissen wir überliefert ist, dass einige Sahaba in ihren Wunden gebetet haben, was auch darauf hinweist, aber nur ein Hinweis, kein starker Beleg, denn ihr wisst ja, wenn in solchen Situationen, wenn man im Krieg ist oder so, das hat ja seine eigene Gesetz. Aber trotzdem, es weist darauf hin. Oder die Geschichte des Sahabi, der ist bei Abu Dawud mindestens überliefert, authentisch, der Wache gehalten hat für die Muslime mit einem anderen Sahabi zusammen. Und der eine wurde von einem Pfeil getroffen, sogar von drei Pfeilen getroffen. Und jeden Pfeil hat er dann rausgezogen aus sich. Und dann floss das Blut selbstverständlich, weil wenn ein Pfeil in dich eintrifft, dann wird Blut fließen. Und er hat trotzdem sein Gebet zu Ende gebetet. Und in einer Überlieferung heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfahren hat. Und er hat dann für sie Dua gemacht. Er hat davon erfahren und hat für sie Dua gemacht. Und dieser Hadith ist ein starker Hinweis darauf, dass das Blut des Menschen rein ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment dem Menschen nicht gesagt hat, du hättest das Blut wegwischen müssen oder du musst dein Gebet wiederholen oder ähnliches. Na. Gut, dann, was auch unrein ist, ist, aber auch wenn es Meinungsverschiedenheit darüber untergeht, aber was unrein ist, ist die Feuchtigkeit, die aus dem Geschlechtsorgan der Frau austritt. Feuchtigkeit, die aus dem Geschlechtsorgan der Frau austritt, egal ob es aufgrund von Erregung ist oder nicht. Egal aufgrund von Erregung ist oder nicht. Und der Beweis dafür ist erstmal grundsätzlich, weil es eben aus dem Geschlechtsorgan austritt. Und bei der Frau. Und also das ist ein Hinweis darauf. Aber der Beweis dafür ist, und zwar was Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu überliefert hat. Er sagte, Ya Rasulallah, إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يَنْزِلْ قَالَ يَغْتَسِلْ أَوْ يَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. Er sagte, O Gesandter Allahs, wenn jemand mit seiner Frau verkehrt hat, aber nicht eben fertig geworden ist. Er sagte, was soll er dann machen? Er sagte, er soll einfach das waschen, was er berührt hat von seiner Frau. Das waschen, was seine Frau berührt hat. Und dann soll er Wudu machen und beten. Okay, dieser Hadith, und normalerweise, keiner handelt danach. Keiner handelt danach, weil wir wissen, dass wenn man Geschlechtsverkehr nur angefangen hat, dann muss man schon Ghusl machen. Dann muss man schon Ghusl machen. Was mit dem Hadith ist mansuch. Dieser Hadith ist aufgehoben. Dieser Hadith ist aufgehoben, aber nicht der ganze Hadith, sondern der Teil, der einem anordnet, nur Wudu zu machen. Der Teil, der einem anordnet, nur Wudu zu machen. Der Hadith ist übrigens bei Al-Bukhari. So. Aber der Teil, dass man sich waschen soll, ist nicht aufgehoben worden. Also wir haben einen Beweis dafür, dass man jetzt Ghusl machen muss. إِذَا الْتَقَ الْخِتَانَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلِ Der Prophet sagte, wenn die beiden beschnittenen Organe, denn die Frau ist beschnittener Mann auch, wenn die beiden beschnittenen Organe aufeinander treffen, dann ist schon Ghusl-Pflicht geworden. Und deswegen, wie heißt es, auch wenn der Geschlechtsakt nicht zu Ende geführt worden ist. Und jetzt ist, das ist ein Beweis dafür, dieser Hadith ein Beweis dafür, weil er sagte, ثم يتوضا Entschuldigung, er sagte يغسل ما مس المرأة منه. Er soll das waschen, was die Frau angefasst hat, also berührt hat an der Geschlechtszeit. Und das weist darauf hin, dass das, was ihn berührt hat, unrein ist. Und was ihn getroffen hat, an Fürchtigkeit, unrein ist. Und deswegen muss er das wegwaschen. Und das ist ein starker Beweis dafür, dass diese Ansicht die richtigere Ansicht ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Okay, jetzt sind wir mit diesem Kapitel fertig, wollen aber noch paar Sachen ansprechen. Und zwar ist Wasser das einzige Mittel, mit dem man Unreinheiten beseitigen kann? Oder geht es einfach nur darum, dass die Unreinheit weg sein muss? Und um das zu veranschaulichen, wenn zum Beispiel Unreinheit irgendwo ist, Urin zum Beispiel irgendwo ist, und durch die Sonnenstrahlen verschwindet das, urteilen wir und sagen, dieser Ort ist jetzt rein, dieser Platz ist rein, oder sagen wir, weil kein Wasser verwendet worden ist, ist der Ort immer noch nicht rein. Und du musst Wasser darüber kippen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith mit dem Wüstenaraber, der in der Moschee sein Geschäft verrichtet hat, hat er Wasser darüber kippen lassen. Und die Ansicht von Abu Hanifa rahimahullah und auch die Ansicht von Ibn Taymiyyah ist, dass eben sobald es weg ist durch Sonneneinstrahlen, ist es rein. Sobald es weg ist durch Sonnenstrahlen. Und sie haben einfach logisch argumentiert und gesagt, sobald die Unreinheit weg ist, ist sie weg. Dann ist es der Ort auch rein. Aber die Mehrheit der Gelehrten, sie haben gesagt, du musst Wasser darüber kippen. Du musst Wasser darüber kippen. Und der Beweis der Mehrheit ist eben der Hadith von diesem Wüstenaraber. Denn warum hat der Prophet dann einfach nicht einen Ort gelassen, wie er ist? Natürlich ist das nicht ein klarer Beweis, sondern es ist nur ein Hinweis. Warum? Weil es ist selbstverständlich. Natürlich geht es irgendwann weg. Aber wenn es in einem Ort gemacht worden ist, wo die Leute beten wollen, dann natürlich, yani, du machst es weg, um es sauber zu machen. Deswegen ist kein Beweis dafür, dass man unbedingt Wasser drüber kippen musste, sondern es ist klar, dass man das macht. Und wie dem auch sei, ein weiterer Beweis dafür, dass die Unreinheit nicht nur durch Wasser entfernt wird, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, يُطَهِرُهُ مَا بَعْدَهُ. Und zwar wurde er gefragt über die Kleidung der Frau, die ja teilweise auf dem Boden streifen wird, wenn sie unrein geworden ist. Und sagte er, das, was das Kleid beim Laufen noch berühren wird, reinigt das Kleid. يُطَهِرُ مَا بَعْدَهُ. Also, weil es wird ja auch noch reine Stellen nach. Wenn es Unreinheit berührt, dann wird es dann auch andere reine Stellen berühren. Und dadurch wird es rein. Und das ist ein Beweis dafür, dass es hauptsächlich darum geht, dass die Unreinheit beseitigt ist. Dass die Unreinheit beseitigt ist. Okay. Dann kommen wir inshallah zu einem neuen Kapitel. Und zwar Babun fi Ahkam al-Hayd wa al-Nifas. Kapitel über die Regelungen in Bezug auf die Menstruation und das Wochenbett. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hatte dieses Thema angesprochen. Er sagte, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, und sie befragen dich nach der Menstruation, nach der Periode, nach der Monatsblutung, قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Er sagte, sprich, es ist ein Leiden, deswegen geht den Frauen während der Menstruation aus dem Weg. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطُرْنَ. Und nähert euch ihnen nicht, bis sie rein sind. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. Wenn sie sich dann gereinigt haben, فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Dann kommt zu ihnen, von wannen Allah es euch geboten hat. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die sich ihm reuevoll immer wieder zukehren, und er liebt diejenigen, die sich reinigen. Subhanahu wa ta'ala. Und das Blut, was ist überhaupt Haid, Menstruationsblut? Es ist ein natürliches Blut, das von unteren Teil der Gebärmutter der Frau zu bestimmten Zeiten von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen wird. Und zwar, man sagt aufgrund der Weisheit, dass durch dieses bevor es eben von der Frau ausgesondert wird, ist es eigentlich eine Nahrung für das Kind. Es wird produziert, damit, falls eine Schwangerschaft entsteht, das Kind dadurch genährt wird. Weil das Kind braucht ja irgendwie etwas. Und dieses Kind, was aber nicht immer jeden Monat zustande kommt, dann muss auch diese Nahrung irgendwo hin. Wenn das Kind geboren wird, wenn eine Schwangerschaft entsteht, dann wird das zu Milch, sagt man. Wird das in Milch umgewandelt, sodass das Kind davon, dass das Kind so die Nahrung erhält. Und deswegen, eine Frau, die stillt, hat selten Menstruationsblut. Und sowieso eine Frau, die schwanger ist, hat normalerweise gar kein Menstruationsblut. Und wenn ein Kind eben nicht zustande kommt, wenn keine Schwangerschaft entsteht, dann muss auch irgendwo diese Nahrung hin. Und dann wird es eben in Form von Blut oder mit Blut ausgesondert aus der Frau. Und normalerweise dauert die Periode der Frau 6 bis 7 Tage. Und manchmal ist es mehr, oder bei manchen Frauen ist es mehr, und bei manchen Frauen ist es weniger. Und das hängt von der Frau ab, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hat. Und es hängt auch von anderen Umständen ab. Und dieses Kapitel ist ein Kapitel, das einem normalerweise nicht leicht fällt, es zu lernen. Aber inshallah habe ich das versucht, so gut wie möglich zu strukturieren, damit man nicht sich verfängt in zu viele Worte. In diesem Kapitel muss man über einige Themen sprechen. Zum Beispiel, wie lange dauert normalerweise die Menstruationstage? Dann, was ist die maximale Anzahl der Menstruationstage? Was ist die minimale Anzahl der Menstruationstage? Wie lange dauern normalerweise die Reihentage zwischen zwei Perioden? Maximal, minimal. Das alles spielt eine große Rolle, besonders wenn die Frau zum Beispiel vergisst. Es kann sein, die Frau hat vergessen, wie viele Tage sie normalerweise hat und so weiter und so fort. Ja. Auf jeden Fall sind das alles Sachen, die eine große Rolle spielen. Denn eine Frau kann sein, sie bekommt ihre Periode zum ersten Mal. Es kann sein, es ist eine Frau, die schon eine regelmäßige Periode bekommen hat, weil sie schon mehrere hinter sich hat. Und es kann sein, dass diese Frau, die schon mehrere bekommen hat, das Blut erkennt, was aus ihr austritt, und genau weiß, dass es Menstruationsblut ist. Und es kann sein, dass eine Frau vergessen hat, wie viele Tage ihre Menstruation dauert normalerweise. Warum ist das entscheidend? Weil wenn sie normalerweise eine Periode hat von 5 Tagen und plötzlich sind es 10, was macht sie jetzt? Betet sie 10 Tage nicht? Oder hält sie sich einfach nur die 5, weil das ist, wie es gewohnt war, und so weiter und so fort. Dann, welche Regelungen bauen sich auf, die Tatsache auf, dass sie eben unrein ist und ha'id ist oder zu den Nufasa gehört, also zu der Frau, die im Wochenbett liegt. Wochenbett, das kommt hinterher, also erstmal geht es hier um das Menstruationsblut. Und auf jeden Fall, das sind Themen, die man ansprechen muss. Und bei vielen von diesen Themen gibt es mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten. Bei vielen von diesen Themen gibt es mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten. Aber inshallah wird das nicht zu schwer. Also, erst einmal, eine Frau zwischen zwei Perioden hat bestimmte Tage, in denen sie rein ist. Die minimale Anzahl an Tagen, die eine Frau hat zwischen zwei Perioden, ist nach der hanbalitischen Rechtsschule 13 Tage. Und das ist die Ansicht, die Sheikh Shinqiti auch bevorzugt. Und nach den anderen Gelehrten 15 Tage. Und diese Tage sind deswegen entscheidend, weil, wenn eine Frau zum Beispiel am ersten ihre Periode beendet hat, dann nach 10 Tagen schon wieder Blut auftritt, ja, dann geht sie davon aus, dass das kein Menstruationsblut ist. Dann muss sie weiter beten und fasten und das wird das natürlich nicht beeinträchtigt. Ja? Deswegen ist die Anzahl der Reintage entscheidend. Wenn sie davon ausgeht, dass sie 13 Tage Reinzeit haben muss zwischen zwei Perioden, dann, wenn es nach 12 Tagen schon Blut kommt, geht sie davon aus, dass es kein Blut, kein Menstruationsblut ist. Wenn sie allerdings nach der Ansicht von den anderen Rechtsschulen handelt und mit 15 Tagen ausgeht, dann wird sie auch nach 13 Tagen noch nicht aufhören zu beten, sondern wird davon ausgehen, dass sie noch rein ist. Das ist der, was sich daraus ergibt, dass man diese Tage festlegt, die Mindestanzahl an Tagen festlegt, zwischen zwei Perioden. Ja, das ist also schon sehr entscheidend, wovon man ausgeht. Aber nicht vergessen, wenn eine Frau schwanger gewesen ist und danach nach der Geburt tritt ja auch Blut aus, also Wochenbett, ja, Nifas. Diese Nifas geht ja nach der Mehrheit der Gelehrten bis maximal 40 Tage. Und übrigens für Nifas gelten religiös genau die gleichen Regeln wie bei Haid, wie bei Menstruation. Es kann sein, dass eine Frau meinetwegen nach 15 Tagen ihr Wochenbettblut beendet ist. Und am 16. Tag bekommt sie ihre Periode. Dann ist zwischen den zwei unreinen Perioden sozusagen nur ein Tag gewesen. Das kann sein, weil das eine ist ja Wochenbett, das andere ist Menstruationsblut. Weil wenn das Menstruationsblut genau zu dem Zeitpunkt eintrifft, eben ein Tag eben nach dem Wochenbett, dann hat das, dann geht man nicht mehr davon aus, dass das zwischen 13 Tage oder 15 Tage sein müssen. Das ist damit gemeint. Sondern das ist nur gemeint zwischen zwei Menstruationszyklen. Und der Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, er ist der Ansicht, es gibt kein Minimum. Sobald Menstruationsblut auftritt, auch nach 10 Tagen, und es hat genau die Eigenschaften, die die Frau kennt, und es ist Menstruationsblut, dann darf sie nicht beten, nicht fasten, auch wenn es weniger als 13 Tage sind. Und was ist das Maximum an Tage? Maximum an Tage würde bedeuten, wenn ich es angenommen, ich würde sagen, eine Frau ist maximal 20 Tage rein, also mal 30 Tage, eine Frau ist maximal 30 Tage rein nach einer Periode, dann würde das bedeuten, am 31. Tag muss sie davon ausgehen, dass sie unrein ist, obwohl sie gar kein Blut bekommen hat. Deswegen, das gibt's nicht, es gibt keine maximale Anzahl von Tagen. Das heißt, wenn die Frau ein Jahr lang kein Blut, Periodenblut mehr bekommt, dann ist sie ein Jahr lang rein gewesen, die Sache ist erledigt. Und auch irgendwann mal die Frau bei Sinn al-Iyas, das ist das Alter, wo sie dann eben keine Menstruationsblut mehr bekommen wird, da bekommt sie ja gar keins mehr. Dann kann sie auch nicht davon ausgehen, dann wird sie auch nicht mehr unrein. Ja. Und was ist das Anzeichen dafür, dass eine Frau rein geworden ist? Auf Arabisch ist al-Qassatul Bayda, das ist eine weiße Flüssigkeit, die am Ende der Periode austritt und die Frau sehr gut kennt. Und deswegen sagt der Aisha, radiallahu anha wa ardaha, möge Allah mit ihr zufrieden sein und sie zufriedenstellen, intazirna la ta'jalinna hatta tarayinna al-qassata al-bayda. Hadith bei Al-Bukhari, Malik und Abu Dawud, aber Al-Bukhari ist mu'allaq, das heißt, also er hat es erwähnt, über den mindestens den letzten Überlieferer erwähnt, aber hat nicht die ganzen Sanad erwähnt bis dorthin, aber trotzdem ist der Hadith authentisch überliefert worden bei Abu Dawud und bei Malik, rahimahullah. Und das ist eine Flüssigkeit, die Frau kennt und weiß. Und dann, das ist ein Anzeichen für sie, dass sie rein geworden ist. Und wenn danach nach diesem Reinheitszeichen für sie noch irgendetwas Trübes, wie heißt es, von Atiyya radiallahu anha, kunna la la'uddu as-sufrata wal-kudrata ba'da at-tuhri shay'a. Sie sagte, wenn etwas, gemeint ist, wenn nach diesem Weißflüssigkeit noch etwas ausgetreten ist, was gelblich ist oder trüb ist, dann haben wir, sind wir davon ausgegangen, dass es nicht mehr zur Periode zugehört. So sagte sie. Und die Tatsache, dass sie das sagt und sie danach gehandelt haben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Menschen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gebilligt hat und nichts dagegen gesagt hat, ist ein Beweis dafür, dass es Teil unseres Gesetzes ist. Ist ein Beweis dafür, dass es Teil unseres Gesetzes ist. Gut, jetzt wissen wir, dass die Minimalanzahl an reinen Tagen nach der Hanbalitischen Rechtsschule 13 sind, nach den anderen 15 und nach manchen Gelehrten überhaupt keine Mindestanzahl gibt und dass es ein Maximum überhaupt nicht gibt. Die Frau kann 3-4 Monate hintereinander rein sein, wenn das geht, warum nicht? Allah weiß am besten Bescheid. Aber zum Beispiel durch ein einfaches Beispiel, realistisches Beispiel, wenn sie schwanger geworden ist, dann wird sie ja nicht mehr unrein in der Zeit, weil eine Frau normalerweise kein Menstruationsblut bekommt während der Schwangerschaft. Aber darum gehen wir inshallah später nochmal ein. Gut, jetzt haben wir die Reinheit betrachtet. Jetzt gucken wir uns die Unreinheit an. Weil das ist jetzt noch wichtiger. Wie viele Tage ist eine Frau maximal unrein? Wie viele Tage ist eine Frau maximal rein? Minimum, wie heißt es? Warum ist das wichtig zu erwähnen? Warum ist das wichtig zu erwähnen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie die Ansicht von Al-Shafi'i und Imam Ahmad, Allah ist beim Herzen von ihnen allen, sie sagen mindestens 24 Stunden. Wenn also eine Frau bei ihnen nur 3 Stunden geblutet hat, dann war sie rein. Also wenn sie meinetwegen, wie heißt es, am Anfang der, kurz vor Eintritt der Dhuhr-Zeit angefangen hat zu bluten und dieses Blut angehalten hat bis Eintritt von Asr-Zeit, hat sie ja praktisch die ganze Dhuhr-Zeit, war sie ja unrein, denkt sie zumindest, ja. Und dann hat sie ja Dhuhr nicht gebetet, Mittagsgebet nicht gebetet. Wenn allerdings danach das Blut aufhört, ist nach dieser Ansicht, muss sie das Gebet wiederholen. Muss sie das Gebet wiederholen. Klarer Fall, okay? Insofern ist es sehr entscheidend, ob diese Sachen eingegrenzt werden oder nicht. Und diese Eingrenzungen, nebenbei gemerkt, die meisten von hier, sind nicht zurückzuführen auf eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen auch die Meinungsverschiedenheiten. Sondern sind vielmehr darauf zurückzuführen, dass die Gelehrten Grenzen gesetzt haben, was normal ist. Denn normal ist ja nicht, dass eine Frau, wer es einmal fünf Tage hat und einmal 7 Tage hat, einmal, das ist nicht normal. Normalerweise ist es regelmäßig bei einer gesunden Frau. Es ist regelmäßig. Und sie sind davon ausgegangen, dass eine Frau niemals weniger als 24 Stunden eine Periode hat. Weil wenn weniger als das ist, haben sie gesagt, dann ist es eben Istihada. Istihada ist nämlich auch eine Art Blut, die aus der Frau austreten kann, allerdings aufgrund einer Verletzung. Und deswegen, wenn mehrere Stunden Blut austritt aufgrund einer Verletzung und die Frau dann nicht betet, wäre es problematisch. Und weil sie wissen, dass eine Frau normalerweise immer mehr als einen Tag ihre Periode hat, haben sie gesagt, fertig. Dann gehen wir davon aus, allgemein sagen wir den Menschen, wenn es weniger als ein Tag kommt, dann ist es einfach kein Menstruationsblut gewesen, weil das normalerweise der Fall ist und nicht weil es im Hadith irgendwie steht. Nein, gut. Imam Abu Hanifa rahimahullah, bei ihm sind es drei Tage. Alles, wenn es weniger als 3 Tage ist, dann gilt es nicht als Menstruationsblut bei ihm. Allah ist barmherzig auf ihm. Und bei Ibn Taymiyyah und Al-Malikiyyah, und auch, das ist auch die Ansicht, die Sheikh Shinkriti bevorzugt, er sagt, es gibt kein Minimum, und der Beweis dafür ist, dass es keinen Beweis gibt, dafür, dass es eingeschränkt ist. Also es gibt keinen Hadith, der darauf hinweist, keinen authentischen Hadith, der darauf hinweist, dass eine Frau, wenn sie weniger als einen Tag oder weniger als 3 Tage menstruiert, dass dann irgendwie, dass es kein Menstruationsblut ist. Ja? Und deswegen, angenommen, eine Frau ist da, und sie hat immer nur einen Tag ihrer Periode im Monat oder einen halben Tag, dann ist das auch Menstruationsblut. dann ist es auch, wenn es die Eigenschaft von Menstruationsblut hat, dann ist das Menstruation gewesen und dann hat sie eben eher eine kürzere Periode als andere. Und was schließt aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala manche Frauen so erschaffen hat? Nichts. Wenn wir jetzt das Minimum an Tage gesehen haben, nach Shafi'iyah und Hanabila ein Tag und nach Hanafiyah drei Tage und nach Ibn Taymiyyah und Al-Malikiyyah und Al-Shinqitiyyah hafizahullah, gibt es kein Minimum, dann gucken wir uns das Maximum jetzt an. Das ist entscheidend. Das Maximum spielt jetzt auch eine große Rolle. Denn manchmal kann es sein, dass eine Frau menstruiert und plötzlich in einem Monat, normalerweise hat sie immer 5 Tage, dann sind es plötzlich jetzt 10 Tage geworden. Extrem viel im Vergleich zu dem, was sie gewohnt ist. Es kann nicht sein, dass eine Frau die ganze Zeit menstruiert. Es muss eine Grenze geben. Denn sonst würden, wenn man keine Grenze setzen würde, dann könnte sein, dass eine Frau die ganze Zeit unrein ist und dann betet sie gar nicht mehr. Und das gibt es nicht. Denn diese, wie ich am Anfang gesehen habe, die Weisheit dahinter ist ja, dass die Frau menstruiert, damit das, was zu Milch hätte umgewandelt werden können, ausgesondert wird. Ausgesondert wird. Und das muss ja in einem bestimmten Rahmen geschehen. Es kann nicht sein, dass die Frau die ganze Zeit wie fetten das Kind mit Fressen soll oder essen. Das geht nicht, ja. Also, die Mehrheit der Gelehrten, Allah so Barmherzigkeit auf ihnen, grenzen das auf 15 Tage ein. Die Mehrheit der Gelehrten sagen, die maximale Anzahl an Tagen, in der eine Frau menstruiert, sind 15 Tage. Und was bedeutet das jetzt konkret? Das bedeutet konkret, wenn eine Frau 16 Tage lang menstruiert, dann ist der 16. Tag kein Menstruation mehr. Dann darf sie nach dem 5., dann muss sie spätestens nach dem 15. Tag sich waschen und ihre Gebete verrichten. Aber wenn die 17 Tage waren, dann muss sie die 2 Tage, die überflüssig sind, dann muss sie darin beten und ihre Gebete verrichten. Und man betrachtet das Blut, was danach ausgetreten ist, nicht als Menstruationsblut, sondern Blut, das aus irgendwelchen anderen Gründen ausgetreten ist, eben nennt man vorab Istihada. Eben Istihada, das ist alles, was austritt und eben nicht Menstruationsblut ist oder Nifas, wallahu a'lam. Und es gibt allerdings auch die Ansicht von Sheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, dass auch diese Sache nicht begrenzt ist. Und das ist eben, wie gesagt, ein Für und Wider, weil er begründet es unter anderem damit, er sagt, wenn eine Frau 15 Tage jetzt lang hintereinander menstruiert und jeden Tag hat sie die Frau die gleichen Anzeichen des Menstruationsblut. Wir wissen, Menstruationsblut kann man unterscheiden von anderem Blut durch unter anderem den Geruch, unter anderem die Dickflüssigkeit, unter anderem durch die Farbe, ja, und auch unter anderem auch, wie stark es ausfliegt, das werden wir noch, inshallah, beim nächsten Mal sehen. Er sagt, wenn die gleichen Eigenschaften ab 15. Tag sind, und um 12 Uhr Mitternacht ist der 15. Tag vorbei. Und jetzt sagt ihr, er sagt jetzt einen anderen, jetzt sagt ihr eine Minute später, sie ist jetzt plötzlich rein, obwohl das gleiche Blut die ganze Zeit noch fließt. Wieso? Jetzt vor einer Minute war sie unrein, jetzt ist sie wieder rein. Wegen einer, also nur weil es zeitlich begrenzt ist. Okay. Und das ist, natürlich auch eine logische, starke Ansicht. Und, deswegen hat er gesagt, es gibt kein Maximum. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Die Ahnaf, die hanafitische Rechtsschule, sie haben, bei ihnen ist es 10 Tage. Und sie stützen sich auf einen Hadith, der schwach ist bei Al-Jami'. Und weil es gibt manche Gelehrte, die sagen, wir stützen uns lieber auf einen schwachen Hadith, als dass wir uns auf eine Meinung stützen. Das ist auch ein entscheidender oder ein wichtiger Grundsatz bei manchen Gelehrten. Sie stützen sich lieber auf eine Hadith, wo sie wissen, der Prophet hat das nicht authentisch gesagt, auf keinen Fall gesagt, aber es ist ihnen lieber, dass sie sich auf etwas stützen, was überliefert worden ist, als dass sie irgendwie eine eigene Meinung dazu bilden. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Die Mehrheit der Frauen hat eine Periode von 6 bis 7 Tagen. Die Mehrheit der Frauen hat eine Periode von 6 bis 7 Tagen. Und inshallah, damit das nicht zu viel wird, werden wir beim nächsten Mal dann darüber reden. Also es gibt ja Verses, was wichtig ist, dass wir jetzt über die Arten von Frauen noch reden. Und dann auch sehr wichtig ist, einige konkrete Beispiele, was eine Frau dann machen soll, weil das alles theoretisch zu hören, wenn man es hört, mach schon, das ist alles schön klar. Aber was ist, wenn durch eine Frau heute einmal ihre Menstruationsblut bekommt und dann wird sie rein und dann 3 Tage wieder unrein und dann am 4. Tag tritt Blut aus, das nicht so aussieht wie das andere Blut, also was soll sie jetzt machen? Ja? Weil aufgrund heutzutage vom medikamentösen Einfluss oder auch von anderen Sachen, wie damals auch, kann es passieren, dass eben diese Regelmäßigkeit davor gestört wird. Es gibt nichts Einfacheres und Schöneres für den Faqih, als wenn sie einfach 6 Tage hat. Das ist unproblematisch. Das ist das Einfachste. Er fängt an, hört irgendwann auf und sagt es vorbei. Aber anscheinend ist das nicht immer der Fall. Plus auch die Blutarten unterscheiden sich. Bei manchen Frauen ist es schwärzlich und bei manchen geht es mehr ins Rote. Und deswegen sind das Anzeichen dafür, dass man auch unterscheiden kann. Und was ist, wenn eine Frau vergessen hat, wann sie überhaupt Menstruationsblut bekommt und so weiter und so fort. Das werden wir noch dann, inshallah, genauer besprechen. Und wichtig noch, alles, was sich aus diesen Regeln ergibt, unter anderem, wie wir alle wissen, dass eine Frau ihr verboten ist zu fasten während der Menstruationszeit und ihr verboten ist zu beten und dass sie aber das Fasten nachholen muss und das Gebet nicht nachholen darf unter Übereinkunft der Gelehrten. Das sind alles Regeln und auch andere, die sich daraus ergeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.